Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Die Stimme scheint wie aus dem Orbit zu kommen. Blechern, abgehackt, künstlich. Stimme? Es ist ein Kunstprodukt, ein technisches Wunderwerk, was diesen Mann kommunizieren lässt. Denn Stephen Hawking, den man das größte Genie seit Einstein nennt, ist ein fast völlig gelähmter und stummer Behinderter, eingezwängt in einen monströsen Hightech-Rollstuhl. Der geniale Kopf, den er selber nicht mehr halten kann, liegt schief in der gepolsterten Kopfstütze. Nur die Augen blinken lebendig und verweisen auf ein ganz eigenes Universum dahinter. Stephen Hawking kann nur noch ein paar Finger bewegen. Mit ihnen gibt er Signale an einen 130 Kilogramm schweren Sprachcomputer, stellt Buchstabe für Buchstabe, Worte und Sätze zusammen, die von der Maschine synthetisch in Sprache verwandelt werden. Und in seinem Auftrag sagt die Maschine schließlich: Where do we come from? Woher kommen wir? Wie begann das Universum? Warum ist der Himmel so, wie er ist? Wohin gehen wir? Mein ganzes Leben lang war ich fasziniert von den großen Fragen, mit denen der Mensch konfrontiert ist, und habe versucht, wissenschaftliche Antworten darauf zu finden. Die kosmologischen Fragen sind trügerisch einfach. Die Antworten schienen unerreichbar zu sein. Bis jetzt. Wer ist dieser Mann, der von den Medien aller Welt so angestaunt wird wie ein Wesen mit drei Köpfen? Da mischt sich Faszination und Gruseln. Seit er 1963 im Alter von 21 Jahren unheilbar an der amyotrophen Lateralsklerose, ALS, erkrankte, ist seine gesamte Muskelkraft nach und nach aus dem Körper verschwunden. 2,5 Jahre Lebenszeit gab man ihm damals noch. Doch er hat diese Prophezeiung nicht nur um mehr als 4 Jahrzehnte überlebt, sondern hat sich in dieser Zeit auch zu einem der größten Wissenschaftler entwickelt. Ein Grenzgänger, sagt sein deutscher Kollege Harald Lesch, der dort weiter fragt, wo alle Antworten aufhören. Mir ist aufgefallen, dass Hawking sich fast immer mit absoluten Grenzsituationen beschäftigt hat in der Physik. Also nicht mit irgendwelchen normalen Zuständen von Materie, sondern entweder ist es die Grenze der Informationsübertragung, wo geht noch was? Also Stichwort schwarze Löcher, was passiert am Rand von schwarzen Löchern? Also wirklich an dieser Grenze zwischen erkennbarer und nicht erkennbarer Wirklichkeit. Und das andere ist natürlich die Grenze bezüglich der Zeit, der Anfang von allem. Das sind eben diese Fragen, gegen die Vernunft sich nicht wehren kann. Und genau da, mitten in diesen Wahnsinnsfragen, da sitzt Hawking mit allem, was er macht. Und deswegen natürlich auch durch sein Schicksal und diese Mischung von persönlichem Schicksal und diesem Versuch, Grenzen zu überschreiten in jeder Hinsicht, das macht meiner Ansicht nach seine Faszination aus. Geboren wurde Stephen Hawking am 8. Januar 1942 in Oxford. Die Schulzeit im St. Albans College bei London verläuft nicht gerade so, wie man es von einem künftigen Genie erwarten könnte. Seine Biografen beschreiben ihn als einen etwas unbeholfenen Jungen aus liberalem Elternhaus. Mitschüler erinnern sich an einen exzentrischen Jugendlichen, der beim Reden gerne mit seinen langen, dünnen Fingern gestikulierte, schwarze Samtjacken und rote Fliegen trug. Als Stephen Hawking Ende der 50er Jahre in Oxford sein Grundstudium der Physik beginnt, scheinen die großen Umbrüche in der Kosmologie tatsächlich schon fast abgeschlossen. 400 Jahre lang hatte in dem Fach so etwas wie eine permanente Revolution geherrscht, in dem ein Weltbild nach dem anderen purzelte und immer wieder durch neue Theorien ersetzt wurde. 1500 Jahre lang war das kosmologische Modell des Ptolemäus mit kirchlichem Segen unangetastet geblieben. Die Erde galt als Mittelpunkt des Universums, der Mensch als Geschöpf Gottes, um den sich alles zu drehen hatte. Im 15. Jahrhundert hatte Kopernikus als erster das geozentrische Weltbild in Frage gestellt und einen Kosmos präsentiert, in dem sich alles um die Sonne drehte. Doch erst Galileo Galilei sollte es im darauffolgenden Jahrhundert mit Hilfe eines ersten Teleskops gelingen, die physikalischen Beweise für dieses heliozentrische Weltbild vorzulegen. Aber die Zeit war noch nicht reif für diesen Umsturz im menschlichen Selbstverständnis, zumal der florentinische Astronom auch entdeckte, dass es sich beim Lichtnebel am Himmel, der die Milchstraße genannt wurde, um unendlich viele Sterne handelte. Galileo musste widerrufen, auch wenn er die Grundlage legte für ein völlig neues Kapitel Kosmologie, sagt Stephen Hawking. Wir wurden damit aus dem Zentrum des Universums verdrängt. Wir umkreisen eine Sonne mittlerer Größe, die nur eine von Millionen anderer Sterne in unserer eigenen Milchstraße ist. Unsere Galaxie selbst ist wieder nur eine von Milliarden Galaxien in einem Universum, das unendlich ist und expandiert. Aber das ist noch nicht das Ende aller Forschung. Johannes Keplers Bewegungsgesetze und Galileo Galileis kosmologischer Weitblick hatten am Beginn der Neuzeit Isaac Newton zur Theorie der Schwerkraft gebracht, mit der die Planetenbewegungen erstmals mathematisch begründet werden konnten. Seine Bewegungsgesetze, die Grundsätze der klassischen Mechanik und die Entdeckung der Spektralfarben des Lichts wurden für die nächsten 200 Jahre zur Basis des modernen Weltbildes. Die Erfindung des Spektroskops durch den Münchner Physiker Joseph von Fraunhofer im 19. Jahrhundert leitete den nächsten Schritt im Umsturz der Weltbilder ein. Denn mit der Analyse des Sternenlichts begriffen die Kosmologen nach und nach, dass sie auch keinem heliozentrischen, sondern einem riesigen, ständig expandierenden Universum gegenüberstanden. Diese Muster im Sternenlicht brachten das neue Zeitalter der Kosmologie. Man erkannte, woraus das Universum besteht und wie es sich bewegt. Der Durchbruch kam bei der Analyse des Lichts von Sternen aus der Tiefe des Alls durch neue, starke Teleskope in Amerika. Man konnte nie zuvor gesehene Details im Universum erkennen. Stephen Hawking war noch ein Schüler, als sich die Nachricht verbreitete, dass das Universum nicht statisch, sondern in ständiger Bewegung war, sich immer weiter ausdehnte und seinen Anfang demnach in einem einzigen Punkt, dem Urknall, gehabt haben musste. Der Jugendliche ist fasziniert von diesem gewaltigen Bild. Seine Neugier auf Physik ist geweckt. Nach Ende der Schulzeit schreibt er sich zum Grundstudium in Oxford ein. Dabei galt Stephen Hawking dort nur als durchschnittlich begabter Physiker, der viel lieber einen über den Durst trank oder als Steuermann im College Boat Club seine rudernden Kommilitonen antrieb, als Formeln zu büffeln. Es ist zu jener Zeit, als er in Oxford einer gleichaltrigen Frau, Jane Wilde, begegnet und sich verliebt. Doch das junge Glück erhält einen dramatischen Dämpfer, als Stephen Hawking im November 1963 auf dem Weg in die Oper mitten auf der Straße plötzlich stolpert und hinfällt. Als die Schwächeanfälle in den folgenden Wochen zunehmen, geht der Student zum Arzt und wird mit der Nachricht konfrontiert, unter einer unheilbaren Muskelkrankheit zu leiden. Das Paar widersetzt sich der düsteren Prognose. Stephen und Jane heiraten und zeugen in kurzem Abstand 3 Kinder, während sich die Symptome der Krankheit häufen. Stephen Hawking kann sich nicht mehr die Schuhe binden, muss am Stock gehen, leidet an krampfartigen Anfällen und fällt in eine tiefe Depression. Doch Jane Hawking weckt in dem Todgeweihten neuen Lebensmut und Schaffenskraft, wird aber dabei immer mehr von der Rolle der Ehefrau in jene der Pflegerin des zunehmend von seiner Arbeit besessenen Wissenschaftlers abgedrängt. 25 Jahre später, als sich Stephen Hawking in eine seiner Krankenschwestern verliebt, wird die zerrüttete Ehe geschieden. Denn als Anfang der 60er Jahre die Lateralsklerose diagnostiziert wird, wandelt sich etwas in diesem schmächtigen jungen Mann. Die Konfrontation mit dem nahenden Ende seiner Zeit macht ihn zum besessenen Forscher vom Anfang und Ende aller Zeit. Hawkings Geist bricht in manischer Hast in die Tiefen der angewandten Mathematik auf. Es ist ein denkbar schlechter Start, als der junge Physiker nach Ende seines Grundstudiums für seine Doktorarbeit an die Universität Cambridge wechselt. Man hatte gerade festgestellt, dass ich an ALS erkrankt war, also einer Erkrankung des motorischen neurologischen Systems. Ich wusste nicht, ob ich lange genug leben würde, um meine Doktorarbeit abzuschließen. Doch statt weiter im schwarzen Loch des Selbstmitleids und der Angst zu verschwinden, stürzt er sich in die mathematische Berechnung der alles verschlingenden Schlünde im Universum, jenen geheimnisvollen Black Holes. Schwarze Löcher sind erloschene Sterne, die so dicht und so schwer sind, dass dort ein Stecknadelkopf das Gewicht eines Flugzeugträgers hat. Dann, wenn eine Sonne verglüht und auf eine unendlich dichte Masse zusammenschrumpft, wächst mit der Dichte des erloschenen Sterns die Schwerkraft so enorm, dass der leblose Masseklumpen alles anzieht, was in seine Nähe kommt. Sterne, Sonnensysteme, Galaxien, ja sogar Licht. In ihrem Inneren vermutete man einen Punkt unendlich hoher Dichte, etwas, was in der Kosmologie als Singularität bezeichnet wird und eigentlich jenseits aller Gesetzmäßigkeiten steht. Der junge Stephen Hawking wagte an diesem Punkt der kosmologischen Entdeckung einen gewagten und großen Schritt. Er verglich den in ein schwarzes Loch zusammengefallenen Stern mit dem gesamten Universum und sagte sich, wenn sterbende Sterne in einer Singularität enden, dann muss die Geburt des Kosmos im Urknall genau andersherum ausgesehen haben und mit einer Singularität begonnen haben. Ich erhielt meinen Doktorgrad für den Nachweis, dass das Universum mit einem Big Bang, mit einem Urknall begonnen haben muss. Die Frage nach dem Big Bang war nun nahezu abgeschlossen. Sowohl der Big Bang wie auch die schwarzen Löcher zeigten Singularitäten. Orte, wo Raum und Zeit endeten und wo die Gesetze der Physik zusammenbrachen. Mit dieser Beweisführung am Rande des Denkbaren hatte sich Hawking mit einem Schlag in die führende Etage seiner Zunft katapultiert. 10 Jahre nach dem Ende seines Studiums, 1979, bekam er den historischen physikalischen Lehrstuhl von Cambridge angeboten, den Stuhl Isaac Newtons. Es sind verblüffende Koinzidenzen, die sich da offenbaren. Ich fühle mich der Physik von Newton und Galileo sehr verbunden. Ich besetze den gleichen Professorenstuhl wie Newton. Ich bin auf den Tag, 300 Jahre nach dem Todestag von Galileo, auf die Welt gekommen. Doch Stephen Hawking ist auch Engländer genug, um den trockenen Humor nicht zu kurz kommen zu lassen. Ich sitze zwar hier auf Newtons Lehrstuhl, hat er mal gesagt und dann auf seinen Hightech-Rollstuhl deutend hinzugefügt, aber dieser Stuhl hat sich offensichtlich stark verändert. Seine überragende Bedeutung in der Öffentlichkeit jedoch nicht. Kosmologen gelten, gerade seit der Einfluss der Kirchen auf das Weltbild nachgelassen hat, als jene Wissenschaftler, die der Schöpfung und damit Gott am nächsten sind. Sie sind es, die heute die tiefsten Fragen nach dem Urgrund und damit auch nach der Existenz eines Schöpfers stellen. Und seit der biblische Schöpfungsmythos nicht mehr als alleinige Erklärung gilt und die Forscher sich immer weiter an die Geburt des Kosmos herangetastet haben, gilt eben der geheimnisvolle Urknall als das letzte Refugium des Allmächtigen. Sein erklärtes Ziel sei es, so hat Stephen Hawking einmal gesagt, die Gedanken Gottes lesen zu können. Das ist noch blasphemischer, als es klingt, denn Hawking ist überzeugter Atheist. Gott ist für ihn nur eine schöne Metapher für die klaren Gesetze der Physik, die alles im Kosmos zu regeln scheinen und nach aufzudecken sind. Viel bleibt da eh nicht übrig, denn die moderne Kosmologie hat sich 5·10·44 Sekunden an den Urknall herangetastet, der selbst aus einem 10·33 Zentimeter winzigen Punkt entstanden sein soll. Doch gerade Hawkings öffentliche Aussage, ich habe die Hypothese Gott nicht nötig, machte ihn weltberühmt. Und dieser große Geist in kranker Hülle hat bis heute nicht aufgehört, über das Universum zu spekulieren. Er hat sich mit der Möglichkeit paralleler Universen beschäftigt, die am anderen Ende der schwarzen Löcher entstehen, kosmischen Babys, die immer wieder aus zusammenbrechenden Sternen entstehen und ein zeitlich unendliches Universum kreieren. Er hat die imaginären Zeiten erdacht, die außer ihm nur wenige verstehen. Jetzt ist er auf der Suche nach der Theorie von allem, die schließlich endgültigen Aufschluss darüber geben soll, woher wir kommen und wohin wir gehen. Ich bin mir sicher, dass das Universum mit einem Big Bang begann. Aber wird es sich ewig ausdehnen? Und falls nicht, wie wird es enden? Da bin ich mir weniger sicher. Die Expansion des Universums dehnt alles aus. Aber die Gravitation versucht, alles wieder zurückzuziehen. Unser Schicksal hängt davon ab, welche Kraft gewinnen wird. So oder so, das Weltall bleibt noch viele Milliarden Jahre lang erhalten. Das Ende mag irgendwann kommen, aber jetzt noch nicht. So oder so. Die Charakterisierung des Stephen Hawking ist stets an Superlative gebunden. Seit Jahrzehnten schon wird er als die Supernova des Medienhimmels gefeiert. Für die Journaille, über Stern, Spiegel, Fokus bis Bild, gilt er als der bedeutendste Denker des Jahrhunderts. Ja gar als klügster Mensch aller Zeiten. Ein Starkult mit Folgen. Vorträge, die er an Universitäten hält und die wegen ihrer Komplexität von kaum jemandem wirklich verstanden werden, ziehen Besuchermassen an, wie sonst nur Rockstars. Sein Buch, Eine kurze Geschichte der Zeit, wurde zwar fast 10 Millionen Mal verkauft, gilt aber zugleich als das am häufigsten ungelesen gebliebene Sachbuch der Literaturgeschichte. Unter seinen Kollegen gilt Stephen Hawking etwas nüchterner als ein renommierter Forscher unter vielen anderen. Als das britische Institute of Physics im Jahr 2000 250 führende Forscher nach dem größten Physiker aller Zeiten fragte, landete Albert Einstein unangefochten auf Platz 1. Hawking erhielt lediglich 2 Stimmen. Die Faszination an Hawking ist die Faszination des reinen Geistes. Da erklärt ein Mensch, ohne Apparate hilflos wie ein Säugling, der Menschheit das Universum. Man erhofft sich von ihm, der sich selbst seit langem an einer äußersten Grenze menschlicher Existenz entlang bewegt, die Antworten auf die größten Fragen, einen Blick in Sphären, die keinem anderen zugänglich sind. Und Stephen Hawking weiß diesen Mythos, um seine Person zu nähren. 20 Jahren sagte ich, dass wir eine 50-50 Chance hätten, das Bild des Universums zu vervollständigen. Das ist noch heute meine Einschätzung, nur dass die 20 Jahre von jetzt an zählen. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren eine vollständige Theorie besitzen werden, die durch das Experiment bestätigt ist. Das wäre eine beachtliche Leistung, vielleicht der größte Triumph der Wissenschaft. Aber zu wissen, wie das Universum funktioniert, genügt noch nicht, um zu erkennen, warum es existiert. Aber die Antwort auf diese Frage zu haben, würde bedeuten, den Geist Gottes zu kennen. Mittlerweile hat Stephen Hawking auch die letzte Beweglichkeit seiner Finger der rechten Hand eingebüßt. Seinen Sprachcomputer bedient er offenbar nur noch mit der Bewegung seiner Pupillen. Was ihn heute noch aufrecht erhält und ihn Tag für Tag trotzen lässt gegen den immer schwächer werdenden Körper, ist die Suche nach der großen Grundfrage der modernen Physik, dem, was verschwommen die Theorie von allem genannt wird. Jener Weltformel, mit der die sich widersprechenden Theorien des ganz Großen, nämlich Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, und die theoretische Beschreibung des ganz Kleinen, nämlich die Quantenmechanik, unter einem Dach zusammengefasst würden. Mit ihrer Entdeckung wäre das Phänomen Hawking endgültig ein theologisches Orakel, eine Supernova des Geistes, die noch leuchten würde, lange nachdem der Herzmuskel des Physikers seine Tätigkeit einstellt. Ob die Weltformel allerdings die Welt verändern würde, ist dahingestellt, sagt lächelnd der Astrophysiker Harald Lesch. Ich sag immer, stellt euch doch wirklich mal vor, da würde ein Physiker oder eine Physikerin am Montagnachmittag diese Weltformel finden. Dann kommt er oder sie nach Hause, die Kinder brüllen, die Waschmaschine funktioniert nicht, das Auto ist noch in der Werkstatt und nichts klappt und das Bier im Kühlschrank ist auch nicht kalt. Was soll die Weltformel? Was soll das? Habe ich bis heute noch keine vernünftige Antwort drauf bekommen.